angelsächsischer Feminismus und Arroganz gegenüber der arabischen Welt. Amerika begegnet der Verschiedenheit auf der Welt mit immer größerer Intoleranz. Deshalb wurde die arabische Welt spontan als Gegner identifiziert. Dieses Feindbild hat primitive, subrationale und auf anthropologischen Unterschieden basierende Ursachen, die weit über die Sphäre des Religiösen hinausgehen. Für den Anthropologen, der sich professionell mit Sitten und Gebräuchen beschäftigt, sind das angelsächsische und das arabische System absolute Gegenwelten. Die amerikanische Familie ist um ihren Kern zentriert und individualistisch ausgerichtet, wobei die Frau eine gehobene Stellung hat. Dagegen umfasst die arabische Familie einen erweiterten Kreis, ihr Erbrecht ist patrilinear und die Frau lebt in maximaler Abhängigkeit. Eheschließungen zwischen Cousins und Cousinen sind in der angelsächsischen Welt mit einem besonderen Tabu belegt, in der arabischen Welt jedoch besonders beliebt. Der Feminismus in den USA ist im Lauf der Jahre immer stärker in Dogmen erstarrt. Er wurde aggressiver und gegenüber der realen Vielfalt der Kulturen intoleranter. Diese Bewegung war geradezu darauf programmiert, mit der arabischen oder allgemeiner mit jenem Teil der islamischen Welt in Konflikt zu geraten, dessen Familienstrukturen den arabischen ähneln. Man könnte hier von einer arabisch-muslimischen Welt sprechen, eine Definition, die Pakistan, den Iran und bis zum gewissen Grade auch die Türkei mit einschließt. Ausgeschlossen bleiben dagegen Indonesien, Malaysia und die islamisierten Völker an der Küste Ostafrikas, wo die Frau eine höhere Stellung in der Familie hat. Die Reibereien zwischen Amerika und der arabisch-muslimischen Welt sind so die Zuspitzung eines anthropologischen Konfliktes, einer irrationalen Konfrontation zwischen Werten, deren jeweilige Überlegenheit über die jeweils anderen grundsätzlich nicht beweisbar ist. Es hat etwas Beunruhigendes, dass solche Konstrukte zu einem wichtigen Faktor in den internationalen Beziehungen werden können. Nach dem 11. September hat dieser Kulturkonflikt eine possenhafte und erneut theatralische Seite gewonnen. Er wirkt nun wie eine globalisierte Boulevardkomödie. Hier Amerika, das Land der kastrierenden Frauen, dessen Präsident vor einem Untersuchungsausschuss nachweisen musste, dass er nicht mit einer Praktikantin geschlafen hatte. Dort Bin Laden, ein polygamer Terrorist mit zahllosen Halbbrüdern und Halbschwestern. Das Ganze ist die Karikatur einer untergehenden Welt. Um sich auch bei den Sitten und Gebräuchen weiterzuentwickeln, benötigt die islamische Welt von Amerika gewiss keine Ratschläge. Allein der dramatische Rückgang der Geburtenrate in weiten Teilen der islamischen Welt spricht für eine Verbesserung der Stellung der Frau. Zunächst einmal deshalb, weil dieser Rückgang eine erhöhte Alphabetisierungsrate bei den Frauen voraussetzt und zum anderen, weil in einem Land, das wie der Iran eine Geburtenrate von nur noch 2,1 Kindern pro Frau aufweist, zwangsläufig eine große Anzahl von Familien leben, die auf einen Sohn verzichtet und so mit der patrilinearen Tradition gebrochen hat. Der Konflikt zwischen der angelsächsischen und der arabisch-muslimischen Welt liegt tief. Dabei gibt es Schlimmeres als die feministischen Stellungnahmen der Damen Bush und Blair zur Lage der afghanischen Frauen. Die gesellschaftliche und kulturelle Anthropologie der angelsächsischen Welt zeigt erste Degenerationserscheinungen. Auf das Bemühen um ein Verständnis von Individuen aus einem anderen Kulturkreis ist inzwischen durch ignorante Suffragetten die Geißelung der männlichen Vorherrschaft in Neuguinea oder der Lobpreis auf die matrilinearen Strukturen an den Küsten Tansanias oder Mosambiks gefolgt, wo die Bevölkerung im Übrigen mehrheitlich muslimisch ist. Wenn sich bereits eine Wissenschaft daran macht, Plus- und Minuspunkte zu verteilen, wie soll man dann von Regierungen und Armeen noch ausgewogene Standpunkte erwarten? Was wir hier auflisten, ist folglich keine Anekdotensammlung, sondern die Auswirkung eines Schwunds an Universalismus in der angelsächsischen Welt, der Amerika die klare Sicht auf die tatsächlichen internationalen Beziehungen nimmt und es ihm verbietet, mit der islamischen Welt angemessen und das heißt aus strategischer Sicht effizient umzugehen.